Aus Glasmannlas richtete das Korps der Militärattachés in der DVRK einen Genossen Kim Jong-un Blumenkopf und Glückwunschbrief. Zhang Ping, Leiter des Korps und Militärattaché für Landesverteidigung in der Botschaft der Volksrepublik China in der DVRK, übergab am 6. September dem Armeegeneral Park Yong-sik, Minister für Volkstreitkräfte, den Blumenkopf und Glückwunschbrief.